Die Göttin hat ihre eigene Art, sich für solche Blasphemien zu rächen. Ein Mann, der den Hieros Gamos, die freie Liebesvereinigung zwischen der Hierodule und einem Verehrer der Göttin, mit der Prostitution im Patriarchat verwechselt, wird zwangsläufig zum Zyniker. Er sieht schließlich in jeder Frau die Dirne und verscherzt damit sein Lebensglück. Der Bericht von Tilly Wedekind über die 12 Jahre ihrer Ehe mit Frank Wedekind ist erschütternd. Er quälte die um 20 Jahre Jüngere fortwährend mit einer krankhaften Eifersucht. Grundsätzlich misstraute er jeder Frau, trotz allen Beweisen von Treue. Wie viele Männer hatte er die Entwertung der Frau durch seinen eigenen Umgang mit Frauen als käufliches Lustobjekt so sehr verinnerlicht, dass er zu keinem tragbaren Verhältnis zu irgendeiner Frau fand. Auch nicht zu der Frau, die er liebte, die ihm, wie er selbst bekannte, nur Glück gebracht und als gefeierte Schauspielerin seinen umstrittenen Stücken zum Erfolg verholfen hatte, die seine ideale Besetzung der Lulu war und ihm 2 Kinder geboren hatte. Aber sie war für ihn ein Besitz, ein Objekt, das er ständig kritisierte und bevormundete, ja dressierte, bis sogar ihre Schauspielkunst durch diese Dressur ihre Natürlichkeit verlor. Die heitere, lebenszugewandte Frau verlor schließlich im Zusammenleben mit Wedekind jedes Selbstbewusstsein. Er hatte mir in jahrelangem Umgang die Überzeugung beigebracht, dass ich nichts und er alles sei.